Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht wieder eine freie Themennacht und wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050, die kostenfreie Nummer für euch, oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht ist Andreas und Andreas ist 23 Jahre alt. Hallo Andreas. Hallo Domian. Um was geht's? Ja, ich wollte nur mal ein Thema von gestern anrufen mit Weihnachten. Mhm. Und zwar kriegt meine Freundin das Kind. Bitte? Meine Freundin kriegt das Kind am 26.12. Jetzt dieses kommt Jahr. Nächste Woche quasi. Genau. Ja. Und also jetzt nächste Woche. Ja. Wir sind auch ganz stolz darauf. Ja. Ja. Nur leider gibt es auch eine Schattenseite. Nämlich? Und zwar ist noch ein anderer Vater. Ach du je, als denn du. Genau. Sein. Genau. Ja, und zwar. Wer denn? Ja. Wer? Ja, das war damals so. Wir sind seit über einem Jahr zusammen. Mhm. Und da hat sie damals Schluss gemacht, wegen mir. Mhm. Also wegen anderen. Mhm. Aber es war damals so. Er war nie da und so. Und wir hatten dann auch wieder Kontakt miteinander. Mhm. Und auch wieder Sex gehabt. Mhm. Und da hat sie mit dem einen Typen dann auch einmal Sex gehabt. So, und dann Ende auch April. Auch ungeschützt? Ungeschützt, genau. Ja. Ja, und dann Ende April, da haben wir telefoniert. Da hat sie auch einen Test gemacht, weil sie ihre Tage nicht bekommen hatte. Mhm. Ja, und dann stellt sich raus, dass sie schwanger war. Also schwanger ist. Und jetzt kann man, es ist für sie gar nicht, auch für sie nicht rekonstruierbar, ne, kann man nicht, wer es denn nur ist. Das also, liegt zu nah beieinander. Also bauchgefühlmäßig würde sie auf mich tippen. Ja, sagt sie jetzt. Ja. Ja. Aber der andere, es ist ja meistens so, dass die Männer ja immer abhauen. Ist ja meistens so. Wenn die Frau schwanger ist, dann so. Aber dieser Typ, der ist komplett anders. Mhm. Also er war für sie kaum da. Also ist er auch abgehauen? Also er ist abgehauen? Ja. Also nein, er ist eigentlich abgehauen auch, aber sie hat ihn auch in den Wind geschossen. Ja. Aber er will unbedingt, und er tut alles daran, das Kind zu haben. Also der weiß davon, dass sie schwanger ist? Ja, er weiß das. Weiß er denn auch, dass du eventuell auch der Vater sein könntest? Ja, das weiß er. Das weiß er? Ja. So, was heißt das dann? Was bedeutet das, wenn das Kind geboren sein wird? Wird ein Vaterschaftstest gemacht? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Vaterschaftstest. Aber wie hast du das denn schon mal ein bisschen durchgespielt? Nehmen wir mal an, der andere ist der Vater. Was dann? Ja, dann versuchen wir das irgendwie so hinzukriegen, dass er das nicht bekommt. Dass er es nicht bekommt? Ja. Wie bekommt? Auch keinen Zugang zu dem Kind bekommt? Ja, weil der Typ, der ist ein bisschen psychisch gestört, aber damals in einer Klapsmühle. Der hat sich damals auch ein bisschen wehgetan, also suizidgefährdet. Ja, gut, das heißt ja noch nicht, dass jemand geisteskrank ist. Das kann ja eine Krise sein. Ja, also der will auch unbedingt das Kind haben. Ich weiß nicht warum, aber der ist ja, was heißt haben? Was heißt haben? Ja, der, wie soll ich das sagen? Ist jetzt nur eine Behauptung, was auch so hier rumgesprochen wird. Er ist sehr stark auf Kinder fixiert. Und meistens auf Jungs. Ja, aber jetzt müssen wir mal vorsichtig sein, ne? Ja, das sind schwerwiegende Anschuldigungen. Nein, das darf man nicht sagen, wenn das nicht wirklich. Eben, deswegen halt nur, es geht nur so ein Gerücht hier rum. Ja, aber Gerüchte sind manchmal wirklich bösartig und. Ja, und das will ich auch nicht, dass in der Welt rumkommt. Da gibt es aber auch gar keinerlei Anzeichen, dass so etwas mal vorgefallen ist. Also, so wie ich so weitersehe, nicht. Ja. Das kann man natürlich als Argument gebrauchen, um jemandem den Zugang zu seinem Kind zu versperren. Ja. aber das haben wir damals nur gehört. Mhm. Also ich will dir mal sagen, so meine Meinung ist, wenn, ich weiß jetzt nicht, was mit dem Typ los ist, wenn der seelisch wieder fit ist, nachdem er behandelt worden ist, finde ich das schon in Ordnung und richtig, wenn der einen Kontakt zu seinem Kind hat, zu seinem leiblichen Kind. Ja, das ja. Das finde ich schon in Ordnung. Das muss man auch allein für das Kind tun. Da dürft ihr euch nicht in eure Idylle da zurückziehen und das alles abschmettern. Das finde ich nicht in Ordnung. Dennoch ist es für dich doch wahrscheinlich ein komisches Gefühl, oder? Kannst du da ganz locker mit umgehen, dass es dann nicht dein Kind ist? Nein, das ist ein komisches Gefühl, ist das. Aber ich komme damit auch sehr gut zurecht. Ja. Und? Wenn das wirklich vom anderen das Kind sein könnte. Ja. Ja, sehr aber gut. Ich finde das ja auch sehr gut. Aber man hört ja immer wieder so Fälle, wo die Männer dann doch nicht so richtig das Kind annehmen können und lieb haben können und so weiter. Ich meine, wenn man die ganze Zeit ist bei einer Freundin, also die sitzt auch gerade neben mir, ja. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man ein Baby so aufwachsen sieht, also im Bauch dekariert und alles. Ja, heranwachsen. Und das der Geburtstag ist ja errechnet, wie du gerade sagtest, auf den 26. Dezember. Genau. Ja, ja, dann wünschen wir natürlich deiner Freundin erstmal alles Gute, dass die Geburt, dass alles gut läuft. Mhm. Dankeschön. Und dann kommt natürlich die spannende Zeit der Wahrheit, ne? Wer genau. ist nur der Vater? Und da appelliere ich wirklich an dich und auch an deine Freundin, dass er da wirklich mit kühlem Kopf rangeht. Danke. Denn irgendwann wird das Kind groß sein und euch auch fragen, was habt ihr damals gemacht? Verhaltet euch korrekt, sodass ihr auch in 20 Jahren noch da sagen könnt, ja, so und so war es nötig, uns so zu verhalten. Ne? Ja. So. Ja, dann wird Heiligabend vielleicht gar nicht so viel Feierei sein, weil da ist man schon gespannt. Das könnte ja vielleicht schon ein bisschen früher losgehen. Man weiß es ja nicht so. Also nach Weihnachten ist uns nicht zumute. Aber er hat damals, hat er meine Freundin gedroht, dass er sie auch vergiften will. Naja. Das klingt alles nicht gut. Nee, gar nicht. Wirklich nicht. So. Nun, Andreas, wie heißt deine Freundin? Steffi. Steffi, dann grüß dich Steffi herzlich von mir. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Schöne Weihnachten und alles Gute für die Geburt. Dankeschön, Domian. Tschüss, Andreas. Ciao. Okay, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, wenn ihr uns gerne erreichen wollt hier und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch unter dieser kostenfreien Nummer oder mailt uns domian@wdr.de. Guntram 49, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Guntram. Ja, ich habe ein ganz, ganz schlimmes Problem eigentlich. Ja. Limbo eingerichtet. Ich habe am Anfang des Jahres über das Internet eine Frau kennengelernt, Anwältin. Ich habe sie Anfang April besucht. Sie ist Anwältin. Mhm. Die dolle Liebe gleich von Anbeginn an. Sie hat das dann forciert, 4 Wochen später war schon von Heirat die Rede. Ich habe mir gesagt, eigentlich, ich meine, das klang alles gut, habe ich gedacht, das Leben dreht sich, alles wird gut. Ich war 10 Jahre Single, sie war noch nie verheiratet. Und zu meinem Geburtstag Mitte Juni haben wir dann einfach geheiratet. Das war wunderschön, wir sind mit den Motorrädern da hingefahren, haben uns auf halber Strecke getroffen da. Und nachdem ihr euch eigentlich dann erst ein paar Monate kanntet. Ja, ganz genau. Ja. Also ich habe auch, das war total verkehrte Welt. Ne? Wo habt ihr geheiratet? In Quedlinburg. Also das ist genau die Hälfte zwischen unseren Wohnorten gewesen. Ach so. Wir sind mit dem Motorrad dann hingefahren. Also wie gesagt, es war traumhaft. Also habt ihr in der Mitte getroffen und in der Mitte geheiratet quasi? Nee, ich bin dann schon hierher. Und wir sind, aber weil das die Mitte ist, sind wir dann von hier aus dahin gefahren. Ne? Ist jetzt hier in der Nähe von Wolfsburg. Ja. Und irgendwann habe ich dann mitgekriegt, also sie hat mir zwar gesagt, in Anwaltskreisen wird viel getrunken und was weiß ich. Ich fand das am Anfang auch ganz, ganz toll und klasse, eine trinkfeste Frau zu haben. Ne? Mhm. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, es ist ja dann doch mehr als der Mensch so verträgt und der Tagesablauf ist total verschoben. Das heißt, sie ist eine Alkoholikerin. Das kann man so sagen. Also ich meine, ich vertrage bestimmt auch einen guten Stiefel, aber ich habe dann gesagt, also das ist mir zu fett. Wie viel trinkt sie denn so am Tag? Naja, das ist unterschiedlich. Das schwankt zwischen 3-4 Flaschen Wein Drei, vier Flaschen Wein. Bis eine, anderthalb Flaschen Schnaps etwa. Oh. Also, und sie ist beruflich tätig noch? Ja. Das läuft so nebenher oder haut sie sich die Sachen abends rein? Abends. Drei, vier Flaschen Wein abends? Ja, das, sowas funktioniert, wenn man dann am nächsten Tag erst um 14 Uhr aufsteht oder so. Das kann sie beruflich sich so organisieren? Das ist so organisiert, ja. Und das geht jeden Tag so? Ja, du, wenn da Gerichtstermine sind, dann reißt sie sich schon zusammen, aber das ist zweimal im Monat oder so. Und ja, in diesen wenigen Wochen, in denen ihr euch kennengelernt habt, da hast du das nicht mitgekriegt? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Da war das alles noch klasse und super und wir haben uns dann, wir haben uns auf den Tag ein bisschen eingeteilt, das eine oder andere unternommen und so. Wie ist denn jetzt, nachdem du das mitbekommen hast, wie ist denn die Stimmung zwischen euch beiden? Naja, ich habe also das eskalierte ja dann, das ging ja noch weiter. Sie hat mich dann überall vorgestellt, ich bin jetzt verheiratet und ich wollte nie heiraten und so weiter, hier mein Ehemann, also wie man so ein Spielzeug vorstellt. Und in dem Augenblick, wo ich mich dann mit Leuten unterhalten habe oder habe auch gemerkt, die Leute finden mich gut, ne? Dann ist sie, nachdem sie dann betrunken war, eifersüchtig geworden, hat dort Szenen hingelegt, hat von Trennung gesprochen. Und jetzt ist es also quasi, oder anders noch zwischendurch, habe ich dann irgendwann mal gesagt, Baby, pass auf, der Alkohol ist es. Ich kann nichts trinken, ich brauche es nicht. Ja. Meine Frage war gewesen, wie die Stimmung jetzt zwischen euch beiden ist, nachdem du das weißt. Genau, also es gab dann Szenen, die also wirklich über die Gürtellinie sind, die man sich, also die beschreibe ich dir auch im Fernsehen nicht, die kenne ich aus meinem beruflichen Alltag wirklich aus den untersten Klassen. Also richtig Streit, nachdem du ihr vorgeworfen hast, du trinkst zu viel. Ja, na dann wirfst du mir vor, ich trinke auch zu viel. Und aber du trinkst nichts? Na jetzt nicht mehr, jetzt habe ich gesagt, ich muss nicht. Seitdem du das von ihr so krass miterlebst, trinkst du gar nichts mehr? Ja. Hast du ihr ins Gesicht gesagt, du bist eine Alkoholikerin? Ja. Und daraufhin sagt sie? Das stimmt nicht. Das sagt doch jeder Alkoholiker, wenn er wirklich am Ende ist. Ja. Ne? Wie alt ist sie eigentlich? 50, also ein Jahr alt. 50. Ja. Und also, wie soll ich sagen? Also der Ehesegen hängt ganz schief schon nach ein paar Monaten. Das kann man sagen. Ihr wohnt zusammen in einer Wohnung jetzt? Ja, sie hat ein Haus und dann wirft sie mir vor, ich hätte mich hier einnisten wollen und ich würde auf ihre Kosten leben und so weiter. Ich bin hier natürlich hierher gezogen. Mhm. Der hat gesagt, mach das. Ich habe auf Anhieb einen richtig sehr guten Job bekommen. Was machst du beruflich? Ich? Bin Sozialarbeiter. Ja. Also ich habe auch mit dieser Problematik eigentlich zu tun gehabt. Ja eben, dann kennst du dich ja eigentlich auch aus. Wieso eigentlich, Guntram, hast du dich auf diese Harakiri-Geschichte eingelassen, so schnell zu heiraten? Warum? Ja, das frag mich mal. Also ich kenne auch Leute, die also Frauen, die blau geschlagen früh morgens zur Arbeit kommen und wenn denen gesagt wird, trenn dich doch, dann sagen sie, ich liebe ihn doch. Also in so einer ähnlichen Lage fühle ich mich. Nee, meine Frage war gewesen, wie du dir erklärst, warum du dich so schnell auf die Ehe eingelassen hast. Ja, weil ich die Frau gut finde und weil ich mich auf... Ja, aber eigentlich sollte deine Lebenserfahrung, deine private Lebenserfahrung und auch deine Erfahrung in deinem Beruf... Jürgen, da hast du sowas von recht. Muss ich ja gar nicht weiter sagen. Das ist mir erstmal ein bisschen schnuppert. Ja, ich hätte das auch nicht für möglich gehalten. Ich habe natürlich auch ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, aber es sah alles gut aus. So, jetzt ist natürlich das Dilemma da. Du hast eine Frau, die du, wenn sie nüchtern ist, wahrscheinlich liebst nach wie vor. Mhm. Wenn sie besoffen ist. Wie ist die denn drauf, wenn die besoffen ist? Na, willst du das wirklich wissen? Wir reden miteinander. Okay. Wie ist sie drauf, wenn sie besoffen ist? Schlägt sie mich? Sie schlägt dich? Ja. Sie schlägt dich, wenn sie besoffen ist? Wie schlägt sie dich? Na, mit der flachen Hand, mit der Faust, was kommt und ich wehre es ab. Ins Gesicht? Ja. Überall hin? Also meistens ins Gesicht, ja. Volle Kanne. Also wenn ich sage, dann kommt, dann bleib hier sitzen, dann trink zu Ende, ich lege mich ins Bett und zwei Stunden später hat die dann das Klassenziel erreicht und kommt und schlägt mich, dann schlafe ich dann schon. Wehrst du es ab oder schlägst du zurück? Ich wehre es ab oder halt sie fest, natürlich. Wie oft kommt so ein Zwischenfall vor? Irgendwann habe ich mir mal dann Notizen drüber gemacht, weil ich mir gesagt habe, irgendwann interessiert das mal jemanden, was hier abgeht. Ich glaube, 8 oder 9 Mal ist das bis jetzt passiert. Hm. Und wenn du hinterher, wenn sie nüchtern ist, mit ihr darüber sprichst, was sagt sie dann? Eigentlich gar nichts. Also keine Entschuldigung? Keine Entschuldigung, nichts. Das gab jetzt vor, na, als ich das erste Mal angerufen habe, da war ich vor 3 Tagen oder so, da gab es dann wieder sowas hier. Ich bin hierher gezogen, ich habe meine Sachen mit hierher gebracht, die habe ich dann alle in der Garage untergestellt, habe notdürftig, ich habe hier keine Möbel, nichts. Mein ganzes Leben, das ich aufgegeben habe Anfang des Jahres, liegt in Kisten und Säcken verpackt, hier irgendwo im Haus verteilt. Ne? So hat sie volltrunken den Fernseher von mir genommen und einfach durch die Bude geschmissen. Also das sind Sachen, die darf man eigentlich gar niemandem erzählen. Doch, die musst du mir erzählen, damit ich das richtig verstehe, was da los ist. Ja, da ist richtig was los. Was ist denn das Ärgste und Krasseste gewesen, was sie gemacht hat jetzt in den letzten... Sie hat die Polizei angerufen und gesagt, mein Ehemann bedroht mich. Und die haben, da ich Alkohol getrunken hatte an dem Tag, das war Anfang August, haben die zwar gesehen, was los war, aber mussten nach Gewaltschutzgesetz mich mit in Gewahrsam nehmen. Ach du, wie lange? Bis zum nächsten Morgen. Na, immerhin. Eine ganze Nacht? Ja. Hast du im Knast gesessen wegen ihr? Ja. Mensch, Guntram. Ja, scheiße. Was gibt es da zu sagen? Naja, alle sagen, trenn dich, aber ich sagte, ich will ihr helfen. Nein, du kannst ihr nicht helfen. Na gut, du bist Sozialarbeiter, wem erzähle ich das? Ja, klar. Du weißt aus deinem Job heraus, dass man einem Alkoholiker nicht helfen kann. Dass ein Alkoholiker... Der liegt mit der Nase im Dreck, ne? Ja, dass ein Alkoholiker das immer selbst machen muss. Dass alle, die ihm helfen wollen, letztendlich mit hineingesogen werden in diese Gosse, in denen die Alkoholiker sich befinden. Auch wenn das Gefühl noch so groß ist, aber... Andererseits wundere ich mich ja bei solchen Geschichten auch immer, auch bei den Frauen, wenn Frauen mir das erzählen, das ist jetzt egal, ob du eine Frau oder Mann bist, dass diese heftigen Verhaltensweisen der Partner, jetzt in dem Fall deiner Partnerin, dass diese Verhaltensweisen die Liebe nicht auch anknacksen. Ich könnte keinen mehr lieben, der mir ständig in die Fresse haut, weißt du? Ja, ich frage mich doch, wie das kommt. Das ist mir noch nie passiert. Ich meine, ich habe beziehungsmäßig im Leben bestimmt schon das eine oder andere mitgemacht. Ja. Ich hab gedacht, im biblischen Sinne, vielleicht ist die Frau ja eine Prüfung, aber in der Zwischenzeit bin ich echt der Meinung, die ist eine Plage. Ja, also das ist ja ein bisschen sehr metaphysisch als Prüfung, das zu sehen. Ja, mein Gott. Raus aus dem Kontakt, weg. Wenn die sich berappelt, du kannst ihr sagen, wenn du eine Entziehung machst und wenn du vom Alkohol weg bist, bin ich wieder bei dir. Das ist doch ein guter Deal, wenn du das sagst. Ja. Du sagst, ich liebe dich, aber ich liebe dich nüchtern. Ich will bei dir sein, aber ich will bei dir sein ohne den Teufel Alkohol. Ja. Wenn der weg ist, bin ich wieder bei dir. So, und das ist die Abmachung. Ohne Wenn und Aber und ohne Kompromiss. Ja, da hast du recht. Ja, ich bin sicher, dass du das deinen Leuten genauso sagst, mit denen du arbeitest. Natürlich, das eigene Sachen sind, sieht man halt eben immer ein bisschen. Ja, na klar, deswegen ist es immer wichtig, dass man da mit anderen noch redet. Da ist es mir völlig klar. Der Erste, mit dem ich darüber geredet habe. Ja. Also ich habe sonst niemanden, deshalb habe ich auch angerufen, sorry. Aber also Guntram, aber allen Ernstes, raus aus der Beziehung. Also zumindest aus einer, erstmal eine räumliche Trennung und wie sich die Dinge, vielleicht wird sie ja, wenn du jetzt sehr radikal handelst, das ist ja immer meine Hoffnung bei Alkoholikern. Wenn du sehr radikal handelst, wird sie vielleicht wach. Vielleicht aber auch nicht. Aber vielleicht, eine Chance ist es. Na gut, ich denke drüber nach. Alles Gute. Ich danke dir. Ne? Von Herzen alles Gute, Guntram. Tschüss. Hey, danke. Ciao. Ich bin verbunden mit Kahn, 23. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Kahn. Hallo, Domian. Um was geht's? Also es geht halt darum, dass ich am Samstagabend einen ganz großen Fehler gemacht habe und dass mich das schon seit einiger Zeit, jetzt seit halt 6-7 Tagen sehr quält, und das wollte ich halt dann mit dir teilen. Was hast du gemacht? Ich habe etwas sehr Schlimmes gemacht und das möchte ich jetzt mit dir teilen. Ich bin aber gerade ein bisschen aufgeregt, entschuldige bitte. Ist völlig egal, red einfach drauf zu. Okay, halt, es ging halt darum, also ich bin Student und halt der hat derzeit meine Prüfungsphase. Was studierst du? Ich studiere Jura. Ja. Und mache derzeit mein Staatsexamen und halt, wir büffeln wirklich mit den Kollegen wirklich Tage und Nächte lang. Mhm. Und es ging halt darum, wir haben uns einen freien Abend gegönnt, halt wollten ins Café gehen, was trinken und wollten halt einfach nur Spaß haben. Und wir sind halt irgendwann mal auf die Idee gekommen, auch mal ins Bordell zu gehen und einfach dann nur mal dort die Prostituierten zu besichtigen und die Gegend dort einfach nur mal zu erkunden. Und ich muss noch sagen, halt, ich bin jetzt 23, ich werde jetzt bald 24, ja. Und ich bin Jungfrau, habe noch nie zuvor Sex gehabt oder sowas. Ja. Und halt, wir sind dann einfach noch Spaß da reingegangen, wollten uns dann halt das Milieu mal irgendwie näher anschauen. Wie viele Leute wart ihr? Wir waren zu dritt, waren wir insgesamt. Genau. Drei Jungs. Genau, zu dritt, drei Jungs. Ja. Und dort haben wir halt dann die Frauen uns angeschaut und das Erste, was ich mir dann vorgestellt habe, ist, mein Gott, die Frauen hinter diesen Schaufenstern, das sind wirklich wie Tiere, kamen sie mir vor. Ich kam mir wirklich vor, als ob ich im Zoo wäre und besichtige halt dann die Frauen. Mhm. Und wenn ich irgendwie Lust hätte, könnte ich dann irgendjemanden kaufen. Ich habe von vornherein gesagt, nein, das ist nichts für mich. Mhm. Und irgendwie die Kollegen haben gemeint, komm, mach das doch, das ist doch interessant, das ist eine nette Erfahrung. Mhm. Ich muss noch sagen, dass ich wirklich der Einzige noch in meinem Freundeskreis bin, der noch Jungfrau ist. Mhm. Und das war wahrscheinlich eine Herausforderung für die Kollegen. Und sie wollten mich unbedingt da reinkriegen. Ja. Ich habe es aber vehement abgelehnt. Ja. Ich war dann mal kurz irgendwie auf Besucherklo, kamen wieder raus und habe ich halt die Kollegen gesehen. Da haben sie mit einer blonden, wirklich attraktiven Dame gesprochen, haben sie mich herzitiert, bin da hingegangen und ja, da hat die Frau zu mir gesagt, ja, jetzt komm rein. Mhm. Ich war total verblüfft, in dem Moment wusste ich nicht, was ich sagen soll. Und da haben sie mich wirklich schwach gefunden und ja, ich habe mich überreden lassen. Du bist da mit der Frau reingegangen? Richtig. Mit der Frau alleine oder mit den beiden Jungs zusammen? Nein, ich bin alleine reingegangen, wir waren alleine. Ja. Und dann halt ins Zimmer reingegangen. Und ja, es war dann halt dunkel im Zimmer. Ich habe halt wiederum gebeten, ob sie das eventuell das Licht ein bisschen einschalten könnte, weil ich habe halt das Problem, das Nähere ein bisschen zu sehen. Ja. Und sie hat gesagt, nein, es geht nicht heller. Okay, dann habe ich ihr gesagt, was Sache ist. Sie hat gesagt, ich hör mal, das ist das erste Mal, dass ich hier bin und das ist das allererste Mal, dass ich jetzt Sex haben werde, habe ich ihr gesagt von Anfang an. Hm. Und sie hat halt mich angeguckt und hat mich ausgelacht, hat gesagt, komm, zieh dich aus und ab ins Bett. Hm. Und gesagt, okay. Hast du gemacht? Ja, dich ausgezogen, ins Bett gelegt? Richtig, genau, habe mich ins Bett gelegt und dann stand ich aber da. Ich konnte wirklich die Situation nicht begreifen und ich war wirklich total still und ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Ich war total komplett. Hat die Frau dich denn dann verführt? Sie hat mich eigentlich gar nicht verführt. Sie ging dann sofort zur Sache, hat dann das gemacht, was sie machen soll, wahrscheinlich was bei der anderen auch tut. Also sie hatte Geschlechtsverkehr? Genau, genau. Ja. Du hast auch eine Erektion bekommen? Ja, auch, genau. Bis zu einem Orgasmus? Richtig, das hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Ja. Und ja, und ich habe halt zunächst gesagt, was Sache ist, dass ich noch Jungfrau bin. Ich habe halt erwartet, dass sie vielleicht ein bisschen nicht so professionell an die Sache rangeht, dass sie halt sich in meine Situation versetzt, dass sie das vielleicht ein bisschen anders handhabt. Vielleicht ein bisschen vorspielen, vielleicht ein bisschen küssen, ich weiß es nicht, irgendwas. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, ich habe was ganz Schlimmes am Samstag gemacht. Genau, genau. Was war jetzt das ganz Schlimme? Dass ich halt nach 23 Jahren halt, dass ich mich dort entjungfert habe. Meinst du das? Ach so. Genau, es hat absolut nicht meinen Vorstellungen entsprochen. Ich bin ja schon sehr beruhigt. Ich hatte schon die Sorge, dass du mit der Prostituierte irgendwas gemacht hast. Nein. Also für dich ist das sehr schlimm, dass du dein erstes Mal in deinem Leben mit einer Prostituierten quasi Es war total trocken, es war wirklich mit null Emotionen. Ich hätte mir gewünscht, dass es was Besonderes wäre. Ja. Aber wirklich, ich habe ihr das Geld gegeben, sie hat ihren Job erledigt und danach hat sie zu mir gesagt, okay, ich wünsche eine gute Nacht, hat mir die Hände geschüttelt und hat mich dann quasi rausgeschickt. Wie viel hast du bezahlt? Ich habe 30 Euro dafür bezahlt. Ja. Und ich kenne mich mit den Preisen nicht aus. Habe ich heute mit dem Kollegen in der Regie dann darüber kurz gesprochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt viel ist oder wenig. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich glaube, es ist wenig. Aber was man so hört. Das eigentliche Problem. Also das hat mich natürlich schon belastet. Ich kam mir wirklich in dem Moment wirklich mir selber wie ein Objekt vor, halt wie eine Maschine quasi. Ja, ja. Die Jungs, haben die draußen auf dich gewartet? Oder die haben draußen auf mich gewartet, genau. Und ja, das Problem ist folgendes. Ich bin verlobt. Ach, du bist sogar verlobt? Ich dachte, du wärst Single. Nein, ich bin nicht. Das ist das Drama. Ach so. Und das ist ja deswegen doppelt so schlimm. Ich bin halt, wie gesagt, seit 3 Jahren bin ich mit meiner Freundin sehr glücklich zusammen. Und ihr habt seit 3 Jahren keinen Sex gehabt? Nein, haben wir gar nicht. Wir haben nie Sex gehabt. Ewige Treue geschworen, genau. Wir haben wie kommt das, dass du in Sachen Sex so vorsichtig bist? Ist das ein religiös, kultureller Hintergrund bei dir? Das ist eigentlich generell so gewesen, dass ich halt sehr konservativ angestellt bin. Ich habe mir immer gesagt, das erste Mal soll sehr besonders sein. Verstehe. Wenn ich mit einer Frau schlafe, dann sollen da Gefühle dabei sein, dann sollen da Emotionen dabei sein. Ja. Ich will, dass es was Unvergessliches wird. Aber wenn du da so streng drauf bist, woher kommt deine Familie eigentlich? Also ich bin hier geboren, aber meine Familie kommt ursprünglich aus der Türkei. Achso, ich dachte es mir schon wegen des Namens. Ja. Wenn du so streng bist für dich, was man ja akzeptieren muss, kann man anderer Auffassung sein, aber nur gut, dass du das überhaupt dann hast mit dir machen lassen den Jungs. Ja, dass du da nicht, zumindest als du alleine mit der Prostituierten im Zimmer warst, dass du da nicht gesagt hast, pass mal auf, ich gehe. Von mir aus kannst du das Geld haben, aber ich gehe. Ja. Ja, aber wie gesagt, in dem Moment, ich mache niemanden davor, auch nicht den Jungs. Ich meine, die haben es wahrscheinlich auch nur gut gemacht. Du bist überrumpelt worden, kann man so sagen. Auf jeden Fall. Es war eher so ein Männer-Gag, nach dem Motto, komm, der Kleine soll es jetzt mal gezeigt kriegen. Richtig, genau. Und ich mache den Jungs auch gar keine Vorwürfe diesbezüglich. Wenn du jetzt nicht verlobt wärst, wäre es dann weniger schlimm? Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, okay, es ist halt mal passiert. Ich habe es mir nicht so vorgestellt, aber... Ja. Okay, ich kann dann noch damit leben, dass es dazu gekommen ist. Aber wie gesagt... Du hast aber hoffentlich Gummi genommen? Auf jeden Fall, ja. Wie? Ja, also abgesehen davon, dass es alles, das Ganze drumherum schrecklich für dich war, der sexuelle Akt an sich, hat der dir denn wenigstens mal so ein paar Sekunden Spaß gemacht? Gar nicht. Gar nicht? Nein, also es hat mir wirklich gar nicht Spaß gemacht. Und ich war da wirklich so, ich habe die Situation wirklich gar nicht realisieren können. Mhm. Zweitens, und ich weiß es nicht, weil da keine Emotionen waren vielleicht. Ich habe gar kein Bauchkribbeln gehabt. Ich habe es wirklich gar nicht genossen. Ja. Das war für mich eher eine Qual. Wie ist das denn für dich so alleine in den letzten Jahren? Du bist ein junger Mann. Onanierst du? Sehr selten. Sehr selten? Ja. Mann, du bist aber krass drauf mit dir. Ja, das sagen sehr. Woher kommt denn das? Woher das kommt? Also wie gesagt, ich bin wirklich einfach nur so eingestellt. Ich habe wirklich, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass ich asexuell wäre, dass ich nicht so sexuell halt Fantasien habe. Aber wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin unterwegs bin, dann merke ich das, dass ich wirklich Lust habe. Das steigt das nicht daran. Bist du denn so erzogen worden? Ist deine Familie auch so streng? Unter anderem, ja. Unter anderem, na gut, dann kann man das ja schon erklären ein bisschen. Ja, und wie gesagt... Du hast deine Freundin, deine Verlobten natürlich nichts davon erzählt. Na, noch habe ich ihnen davon nichts erzählt. Das Problem ist ja auch mein Dilemma. Wenn ich mich in ihre Situation versetze, dann würde ich auf jeden Fall darauf bestehen, das zu erfahren. Mhm. Aber ich hätte sie dann sofort verlassen. Und ich weiß, wenn ich es ihr erzähle, wird sie mich auch sofort verlassen. Ist das so? Das ist auf jeden Fall. Du kennst sie gut, du kennst sie schon gut. Also wenn du ihr auch den, so wie du es mir jetzt geschildert hast, wenn du es ihr so schildern würdest... Das ist dir wirklich, und ich nehme es dir wirklich von Herzen ab, dass es dir leid tut. Auf jeden Fall. Würde sie dir das nicht verzeihen, sie würde gehen? Nein. Auf jeden Fall würde sie gehen, ja. Mhm. Weil meine Freundin, ich sag mal so, wir haben auch eine Fernbeziehung über 350 Kilometer. Ach, das verkompliziert das Ganze ja noch mehr. Richtig. Mhm. Sie hat wirklich für mich Unglaubliches ertragen. Sie hat für mich wirklich 3 Jahre lang teilweise auch die Hölle durchgemacht. Ich weiß es. Und dass ich dann derart... Warum hat sie die Hölle durchgemacht? Also es ging halt darum... dass ihre Familie mich nicht akzeptiert hat als Schwiegersohn. Ach so, aber sie ist dennoch, hat immer zu mir gehalten. Sie hat zu dir gestanden. Und sie hat immer zu mir gestanden. Und sie hat sogar mich für ihre Familie gewählt. Also ich rechne sie auch sehr hoch an. Aber dass ich dann für einen Augenblick so schwach geworden bin und das alles riskiert habe, das macht mich wirklich sehr... So, Karin, jetzt lass mich mal was sagen. Du bist ja ganz aufgeregt. Ja. Du bist ja ganz aufgeregt. Kann ich auch verstehen, wenn ich mich in dich hineinversetze. Du hast gerade gesagt, jetzt bin ich für einen Augenblick mal schwach geworden. Ja. Ich finde das menschlich. Wir sind alle keine Roboter und wir können alle nicht immer nur das Richtige im Leben machen. Jeder ist irgendwann mal schwach. Ja. Ich finde das, was da passiert ist und was du gemacht hast, nicht verwerflich. Ja. Ich finde, das ist jetzt halt so passiert, selbst die Freunde wollten dir ja wirklich nichts Böses. Ja. Wenn die wahrscheinlich geahnt hätten, was das in dir auslöst, hätten die dich auch in Ruhe gelassen. Auf jeden Fall. So unter Jungs kann man schon mal sowas machen, komm, wir gehen heute mal ins Bordell und naja, und dann redet man sich gegenseitig rein, hoch und dann passiert es halt. Ich würde an deiner Stelle das deiner Freundin nicht sagen. Ja. So wie du das jetzt gerade geschildert hast. Finde, es gibt manchmal auch ein Schweigen, was okay ist. Man muss nicht jede Wahrheit jedem aufs Brot schmieren. Ja. Wenn du deine Freundin, und das höre ich schon aus dem, wie du sprichst, aufrichtig liebst, und deine Freundin auch sehr konservatives und ein bestimmtes Weltbild hat, dass sie das einfach nicht verstehen könnte, was da passiert ist, dann muss man ihr diesen Schmerz nicht zufügen. Ja, genau, mir ging es auch primär darum. Ich weiß, ich würde ihr wirklich das Herz aus der Brust rausreißen, wenn ich das offenbare. So, jetzt versuch doch mal einfach, das für dich so abzubuchen als eine komische, schräge, vielleicht ungewöhnliche Erfahrung. Und dann leg den dicken Teppich des Schweigens darüber. Ja. Und verhalte dich deiner Freundin ganz normal wie immer und vielleicht in vielen, vielen, vielen Jahren kannst du es ihr mal erzählen oder vielleicht auch nie. Ich finde, das muss man ihr gar nicht erzählen. Es tut dir leid, du bist da reingezogen worden, du hast keinen bösen, keinen mutwilligen Hintergrund gehabt und du bist nicht aus Geilheit dahin gegangen. Nein, nein. Ich glaube, also nochmal, ich finde es wirklich nicht schlimm. Du brauchst dich da nicht vor wem auch immer zu schämen, dass dir das passiert ist. Und das erste Mal, wenn du das mit in einer Liebessituation machst, das wird dann wirklich das erste Mal für dich sein. Dieses war hier wie ein irgendwas. Müssen wir gar nicht drüber reden. Gibt es gar kein Wort für. Ja, also das Problem war halt noch für mich, wir haben gestern unser Dreijähriges gefeiert. Mhm. Und die hat mir halt den ganzen Tag über gesagt, dass sie sehr stolz auf mich ist, dass sie sehr froh ist, mit mir zu sein, dass sie mich sehr liebt. Mhm. Und jedes Mal, als sie mir das gesagt hat, hat es mir wirklich im Herzen sehr weh getan. Okay, muss jetzt eine Weile aushalten. Genau. Irgendwann ist das, wächst da auch Gras drüber. Ja. Ne? Also du darfst es hier jetzt nicht nur sagen, um dein Gewissen zu erleichtern. Ja. Ich glaube wirklich, in dem Fall ist das okay, wenn du den Mund hältst. Mhm. Und dich sehr um deine Freundin weiter bemühst und dich darauf freust, wenn du dann irgendwann mit ihr auch Sex haben wirst. Ja, ist ja schon dann soweit ab Mai, hoffe ich mal. Wann? Ab im Mai planen wir eigentlich zu heiraten. Ah ja, gut, dann kann das ja dann passieren. Ja, wie gesagt, und den Jungs werfe ich auf gar keinen Fall etwas vor. Ich meine, das war wie... Nein. Ja. Aber das ist ja auch eine Lehre dann fürs nächste Mal, ne? Dass auch du dann auch Nein sagst, wenn du etwas nicht willst. Genau. Mein lieber Kahn, in diesem Sinne, alles Gute wünsche ich dir. Danke dir, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Also, tschüss. Erika, 65, guten Morgen. Ja, ja. Guten Morgen, Domian. Morgen, Erika. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, ich auch. Ich freue mich. Ich sehe deine Sendung 13 Jahre oder 14. Mann, wir sind im April 15 Jahre auf Sendung. Ja. Ist das nicht spektakulär? Ja. Mann, du Mann. Und so ein alter, in Anführungszeichen, alter Fan bist du. Ja. Das freut mich sehr und es ehrt mich sehr. Pass auf, jetzt kommt's. Ich höre. Ja, es hört sich erst ein bisschen dramatisch an. Ja. Mein Mann ist im August verstorben. Oh, das tut mir leid. In diesem Jahr? In diesem Jahr. Da haben wir schon mal gesprochen im April. Mhm. Er wurde senil. Es war ganz schlimm. Da kam ich gar nicht mit klar. Ja. Und dann habe ich auch mit einer Psychologin da gesprochen, was mir sehr geholfen hat. Und jetzt kommt's, pass auf. Jetzt bin ich habe mich auf die Hinterbeine gesetzt. Ich habe gedacht, ich falle in ein tiefes Loch. Mhm. Das mache ich nicht. Ich höre es ja immer in deiner Sendung. So, ich kann nicht weiter. Jetzt ist was passiert, jetzt geht's nicht mehr. Mhm. Und das habe ich gar nicht gewollt. Ich habe mich hingesetzt, ich habe einen Basar in meinem Haus, ich habe gebastelt, ich habe dies und das gemacht. Also nach dem Tod deines Mannes? Ja. Ich habe einfach gar nicht denken wollen. Mhm. Ne? Ja, also aktiv bist du gewesen? Ja. Und das funktioniert bis heute? Ja, das funktioniert. Jetzt pass auf, jetzt kommt ja das Schärfste. Pass auf. Das ist schwer, ein Leben zu zweien, ne? Mhm. Das habe ich ja mit meinem Mann erlebt, ne? Ja. Nur eins ist noch schwerer, einsam zu sein. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist von mir eine Devise. Und jetzt bin ich in einem Damensparklub. Ja, ein Damensparklub. Also ja. Ihr Mädels spart so ein bisschen und dann haut das irgendwann auf den Kopf. Ja. So. Ja. Hm. Ja. Ja. Ja. Und die haben mir einen Mann besorgt. Nein. Domian. Wie? Die haben dir einen Mann besorgt? Ja. Wie kann denn der Sparklub dir einen Mann besorgen? Ja, die kannten den schon lange. Der ist auch alleinstehend. Ja. Aber das ist ja jetzt das Kuriose. Weißt du, da habe ich Skrupel. Wie alt ist denn der Knabe? Ja, in meinem 3 Jahre älter. 68. Hast du ihn denn schon getroffen? Ja, sicher. Und was hast du, welchen Skrupel hast du vor was? Mein Mann ist doch gerade erst verstorben. Ach, ich verstehe. Wie findest du diesen Mann denn nett? Ja. Sehr. Also, ihr versteht euch gut, könnt euch gut unterhalten? Ja, es ist eine Sympathie. Wir haben uns zweimal schon getroffen. Ja. Und es ist auch eine gewisse Sympathie da. Ja. Aber er Wie soll ich dir sagen? Wir sind ja unter uns. Ja. Ich kenne das ja immer. Wir sind hier unter uns. Hier kann man alles sagen. Was ist los? Ja, hier kann man alles sagen. Mich kennt ja auch keiner. Aber er ist so, schon mit 6 möchte er ganz. Ach so. Nein. Ist denn schon was gelaufen? Nein. Aber Küsschen hier, Küsschen da. Ja. Aber mehr nicht? Nein. Also, Erika, jetzt mal im Ernst. Ich möchte erst das Trauerjahr warten. Ja, das verstehe ich. Nun, ja? Wenn ich mich recht erinnere an unser Gespräch, hast du auch schwere Zeiten hinter dir. Ja. Sehr schwere Zeiten. Ja. Und die Angst war ja auch berechtigt, wie du es gerade geschildert hast, dass du nach dem Tod deines Mannes ja in ein finsteres Loch fällst. Ja. Und gar nicht mehr weiter weißt, wie es mit dem Leben so geht. Ja. Insofern sind die Entwicklungen mit dem Sparclub und dass du den Basar gemacht hast, das ist ja alles sehr richtig und sehr gut für dich. Ja. Eigentlich muss man ja auch fast dem Schicksal schon danken, dass sich da so eine Fügung ergeben hat, dass du da einen neuen Mann kennengelernt hast, den du nett findest. Ja. Jetzt, ich finde das auch. Pass auf, jetzt muss ich Folgendes verstehen. Bist du etwas gebremst, dich auf ihn einzulassen, weil du ein schlechtes Gewissen hast wegen des Trauerjahres? Ja. Oder bist du gebremst, weil er dir generell ein bisschen zu forsch ist? Nein. Trauerjahr. Wenn das Trauerjahr nicht wäre, dann würdest du auf ihn zugehen? Ja, auf jeden Fall. Hm. Auf jeden Fall. Weißt du, Erika, ich habe da ja in dieser Sache immer eine klare Meinung. Ja, deswegen rufe ich ja auch rein. Ja, wenn die Dinge sich jetzt so ergeben haben, wie sie sich ergeben haben. Ich glaube, es mindert deinen Respekt vor deinem verstorbenen Mann nicht. Es mindert die Trauer nicht, wenn du dich jetzt auf eine Liebesaffäre jetzt schon mit einem neuen Mann einlässt. Ja, ich finde, das sind ganz verschiedene Dinge. Ganz verschiedene Dinge. Mhm. Ich finde, dass du das Andenken deines Mannes in keinster Weise beschmutzt oder so etwas. Wenn er bleibt ja im Herzen. Er bleibt in deinem Herzen, ja. Mhm. Und nachdem du schwere Zeiten hinter dir hast, finde ich das eine wunderbare Fügung, dass sich da vielleicht eine Liebe nochmal auftun könnte. Ja. Stell dir mal vor, du schiebst die jetzt zur Seite, diese Liebe, und in einem Jahr geht das nicht mehr. Dann will er nicht mehr oder er ist nicht mehr da oder so etwas. Was für eine vertane Chance. Ja, soll ich wachsen lassen einfach. Ja, ne? Du musst ja nicht gleich mit dem in die Kiste gehen. Nein, das habe ich ihm auch gesagt. Ja, das muss man ja auch nicht. Aber und er lässt mir auch Zeit. Er weiß ja auch um deine Vergangenheit, ne? Und was geschehen ist. Ja. Aber er ist ein Solomann, er hat keine Frau. Ja, er ist noch nicht geschieden, lebt aber 20 Jahre getrennt. Ah, ja. Ich könnte mir aber er würde sich auch scheiden lassen. Ja. Ne? Ja. Aber da muss ich ihn nicht unter Druck setzen, Domian. Nein. Und das muss er wissen. Ich habe ja Zeit. Wie lange warst du eigentlich mit deinem Mann verheiratet? Ja, das waren doch nur 6 Jahre. 6 Jahre. Und dann war er so schwer krank hinterher. Mhm. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, oder glaube auch, wenn man dann so schnell eine neue Liebe findet, dass man dadurch auch besser die Trauer bewältigen kann. Als wenn du jetzt ganz alleine zu Hause sitzen würdest. Mm. Ist doch klar, oder? Ja, aber Domian, das habe ich ja überstanden, dadurch, dass ich gebastelt habe und. Ja, gut, aber es ist ja auch. Ich denke, es hat mir gut getan. Ja. Ne? Also, ich wiederhole nochmal, Erika, lass dich vorsichtig darauf ein. Bremse es nicht künstlich ab. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja. Ich finde, dass du hast deinen Mann so im Herzen, auch wenn eine neue Liebe da ist. Ich lasse das einfach jetzt so auf mich zukommen. Genau. Ja. So würde ich es machen. Ja, prima, Domian. Mann, unsere Erika. Ja, ich bedanke mich. Und liebe Grüße ans Team. Das richte ich sehr gerne aus und dir wünsche ich schöne Weihnachten. Wie lange macht ihr Urlaub? Wir sind am 18. Januar wieder da. Ja. Dann wisst ihr alle Was Bescheid. Was mache ich dann? So lange. Aber dann freuen wir uns alle wieder hier zu sein und euch wieder zu hören oder und zu sehen. Und ich rufe dich mal an, wie es ausgegangen ist. Finde ich sehr nett und ruf mich nächstes Jahr mal an. So. Es wird dich nicht groß interessieren. Doch. Es gibt ja andere. Nein, interessiert mich schon. Ne? Also so, sagen wir mal so, nach 4-5 Monaten meldest du dich mal. Ja. Dann weiß ich genau Bescheid. Liebe Erika, alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Tschüss. Schönen Urlaub. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer für euch, kostenfrei. Und hier ist die Marion. Die Marion ist 56. Hallo Marion. Hallo Domian. Hallo Marion. Um was geht's? Ich wollte eigentlich gestern schon mit dir reden. Weihnachten. Das Thema Weihnachten. Ja. Was für mich und meine Familie, denke ich, dieser schlimmste Weihnachten wird, was wir eigentlich jemals hatten. Dieses kommende jetzt? Ja. Warum? Meine Mutti ist am 4. Dezember verstorben. Mhm. Und die Beisetzung ist am 23. Dezember. Ah, am 23.12. Mhm. Einen Tag vor Heiligabend. Einen Tag vor Heiligabend. Ist deine Mutter plötzlich verstorben? Das weiß ich nicht so richtig. Wir waren immer der Meinung, die Mutti hat Demenz. Hm. Monatelang hat sie nur gesessen, hat geweint, wenig gegessen, kaum getrunken. Zweimal hatten wir sie im Krankenhaus gehabt und dann hieß es immer nur, sie ist ausgetrocknet, hat Infusionen bekommen und ist dann wieder nach Hause geschickt worden. Wie alt war sie? Sie ist am 17. November 80 geworden. 80, mhm. Also. Und beim letzten Mal war sie über Nacht da und dann wurde uns gesagt, wir sollen sie wieder abholen. Sie ist nur ausgetrocknet gewesen, sie ist an sich kerngesund. Hm. Mein Vati hat meine Mutti eigentlich fast anderthalb Jahre gepflegt. Der Mann ist 81. Hm. Hat eigentlich nur noch das Leben für seine Frau gehabt. Ich bin dann zwar auch hin, aber er war halt 24 Stunden da. Hm. Und dann haben wir sie noch mal ins Krankenhaus gebracht und haben dann mit einer Sozialarbeiterin mein Vati überzeugt, dass die Mutti doch ins Pflegeheim muss, weil er es halt doch gesundheitlich nicht konnte. Er hat einen künstlichen Darmausgang, hat Asthma, zwei künstliche Kniegelenke. Naja, gut, und dann 80 Jahre, da ist das natürlich eine Belastung. Das war schwer gewesen. Ja. Ich muss sagen, ich bin nur ganz stolz auf meinen Vater, hätte ich eigentlich nie gedacht. Ne? Mhm. Ja, dann haben wir sie ins Krankenhaus gebracht am Freitag. Sie sollte dann ins Pflegeheim am 4. Dezember. Mhm. Dann haben sie noch eine Proforma-Untersuchung gemacht und haben dann festgestellt, dass ihr Weinen eigentlich gar nicht mit der Demenz zusammenhing, sondern dass meine Mutti Bauchspeicheldrüsenkrebs im letzten Stadium hatte. Das heißt, sämtliche Organe waren zerfressen. Das heißt, sie hat unglaubliche Schmerzen gehabt. Ja, die Metastasen waren im Gehirn. Das hat vielleicht ein bisschen geholfen, dass die Schmerzen ein bisschen eingedämpft waren. Aber sie hat Schmerzen gehabt und konnte sich nicht äußern. Ach, wie schrecklich. Wenn wir gefragt haben, warum weinst du? Weil es geht einem ja dann auch sehr nah. Mhm. Wenn Menschen nur sitzen und weinen, wird immer gesagt, sie hat keine Schmerzen. Und jetzt ist das Problem, dass ich mir einfach Gedanken mache, dass wir vielleicht nicht genug für sie getan haben. Aber sie, war ja, sagst du, in ärztlicher Kontrolle. Oder? Na, einmal nur. Also zweimal innerhalb von 6 Wochen. Und das letzte Mal wurde gesagt, das ist alles in Ordnung. Aber ja gut, aber sie wahrscheinlich... Sag mal, wenn es Bauchspeicheldrüsenkrebs ist, dann muss doch eigentlich bei diesen Werten, wenn sie Blutzucker messen, festgestellt werden, dass da was nicht stimmt. Eigentlich schon, wenn das Blutbild sehr umfangreich gemacht wird. Aber da haben wir jetzt die Tage hier schon mal drüber gesprochen. Das wird eben nicht immer umfangreich gemacht. Insofern weiß ich nicht, ob man das da hätte sehen müssen. Man weiß ja auch gar nicht, wie lange sie das schon hatte. Ob es eine explosionsartige Krebserkrankung war oder ob es langsam schon im Laufe eines Jahres schon entstanden ist. Man weiß es nicht. Ja, das ist schon richtig. Aber es ist halt, wie gesagt, das Schlimme ist halt, man sagt vom Verstand her, ist okay, dass sie jetzt gestorben ist. Sie hat keine Schmerzen mehr. Mhm. Aber dieser verstehe ich. Vor Weihnachten und dann beerdigt werden. Die Familie kann nicht alle kommen, weil das halt eine dumme Zeit ist, ne? Mhm. Weil wir aber haben Verwandte. Ich will dir sagen, das würde ich genauso denken wie du, dass ich mir Vorwürfe machen würde. Ja, hast du sie nicht richtig untersuchen lassen? Hättest du vielleicht noch mehr unternehmen müssen? Und so weiter, würde ich auch machen. Völlig normal, glaube ich. Das ist richtig Wahnsinn, weil... Aber andererseits ist es auch wieder so, wenn du sagst, dass sie eine demente Erkrankung hatte und sie immer geweint hat, das hört man ja auch oft von Menschen, die diese Erkrankung haben, und ihr gefragt habt, hast du Schmerzen? Sie sagt, nein, sie hat keine Schmerzen. Dass man auch gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dann sie noch weiter zu untersuchen. Wir haben alles gemacht. Wir haben so eine sogenannte Astronautennahrung selber gekauft aus der Apotheke, damit sie ein bisschen was zu sich nimmt. es war ja gar nichts mehr. Ne? Wie lange war sie denn überhaupt dann auch so seelisch so angeschlagen, dass ihr gedacht habt? Ein Dreivierteljahr. Und vorher war sie noch relativ fit? So? Ja, da hat man zwar gemerkt, dass sie was vergessen hatte, aber hat man gesagt, okay, in dem Alter kann das halt schon mal passieren. Mhm. Und dann ging das eben rasant. Mhm. Das ging wirklich rasant. Also ich sag mal, innerhalb von einem halben Jahr ist aus meiner Mutti, die eigentlich ein recht lebenslustiger Typ war, eigentlich auch relativ gesund. Vielleicht waren das auch beide Erkrankungen nebeneinander, dass das die parallel... Das ist, was ich immer hoffe, dass die durch die Demenz, dass wirklich das Schmerzzentrum nicht so aktiv mehr war. Ja, aber wenn man so sich überlegt, dass die sich vielleicht gequält hat und... Aber vielleicht hätte sie das... Also sie hat auf die Frage, hast du Schmerzen? Mit Nein geantwortet. Und du hast den Eindruck gehabt, dass sie auf so ganz einfache Fragen schon noch richtig antworten konnte. Nee, sie hat gar nichts mehr gesagt. Sie konnte nicht mehr sagen. Sie hat das Einzige, was sie gesagt hat, 14 Tage vorher, sie will halt nicht mehr leben. Das war ein richtig vollständiger Satz. Ja, immerhin, das war auch noch klar. Das konnte sie so sagen. Dann hätte sie auch sagen können, ich habe Schmerzen, mir tut was weh. Aber sowas, so rein von der Psyche. Das ist auch ganz schwer, jetzt darüber zu urteilen. Das ist alles ganz traurig und wahrscheinlich wirst du dein Leben lang darüber grübeln, ob das richtig war und was mit der Mutter vorgegangen ist in den letzten Tagen und Wochen. Und jetzt ist am 23.12. die Beerdigung. Am 23.12. ist die Beerdigung. Da gibt es natürlich kein heiliges Abend, keinen heiligen Abend. Gibt es nicht. Bei uns gibt es gar nicht. Wie viel Kinder seid ihr? Also ich habe 3 Kinder. Nee, wie viele Geschwister du hast? Achso, ich habe einen Bruder. Ein Bruder noch. Und wie nimmt der Vater den Tod deiner Mutter auf? Ja, ich sag mal, wir sind oft bemüht, dass er nicht so oft allein ist. Er nimmt es vielleicht sogar besser auf wie ich, weil er hat sehr 24 Stunden um die Uhr gepflegt. Ne? Er hat ja nur vieles uns erzählt, was wir gar nicht gewusst haben, was da so gewesen ist, was Mutti ihn schon nicht mehr konnte. Ich denke, er sieht es einfach anders. Er sieht, dass es für sie eine Erlösung ist. Ja, ja. Wohnt denn dein Vater weit weg von dir oder Gott euch? Gott sei Dank nicht. Nee. So, nun kann man ja diesen Tag nicht ausradieren, den 24. Ihr müsst ja irgendwas machen. Was wird am 24. bei euch in der Familie sein? Ja, ich denke mal, wir werden einen Vater wieder bei uns haben, weil ich könnte den auch gar nicht alleine lassen. Nein, den musst du holen. Und dann habe ich Glück, dass unser Sohn, der kommt aus Nordrhein-Westfalen. Wie alt ist der Sohn? Der ist, jetzt muss ich überlegen, Entschuldigung, der ist 34. 34. Hat der Familie schon? Naja, eine Freundin, Verlobte. Aber er kommt alleine? Ja, nee, er bringt sie mit. Ja, ja. Das ist eben das. Ich sag immer, unser Sohn, der jetzt kommt, das ist so der Sonnenschein der Familie. Wenn der reinkommt, dann, hat meine Mutti auch immer gesagt, dann lacht in die Sonne. Ne? Aber das ist doch schon dann ein kleiner Trost, wenn der Sohn dann kommt mit Freundin. Ja, und er hat es auch geschafft, sie zu ihrem Geburtstag aufzumuntern. Ne? Das sind so Sachen, aber es ist halt, wie gesagt, da fehlt ein großes Stück. Ne? Natürlich. Weil wir eigentlich immer mit den Eltern zusammen waren, wenn es denn ging. Aber weißt du, du musst allein schon tapfer sein. Wegen meinem Vater. Wegen dem Papa, genau. So. Weil du dem musst es so einigermaßen schön machen, wie es irgend möglich ist für ihn. Du weißt nicht, wie viele Jahre du ihn noch hast. Ja. Und da muss man immer das Beste rausholen. Natürlich liegt ein Schatten über diesem Heiligen Abend, das ist völlig klar. Aber ihr seid zusammen und ihr könnt zusammensitzen, vielleicht doch eine Kleinigkeit essen, aber ihr seid einfach da. Natürlich ist es traurig, da gibt es gar nichts zu reden. Es gibt nichts zu reden. Ich meine, wir sind ja nur nicht christlich oder so, dass wir das so unter diesem Mantel gefeiert haben. Für uns war das halt, ja, wie es immer so war, ne? Familienfest, denke ich, da war eben jeder da und da fehlt halt ein großes Stück. Als deine Mama gestorben ist, warst du dabei? Nein. Nee. Wir waren mit meinem Vati am Mittag da gewesen im Krankenhaus, haben die Diagnose gehört. Uns wurde gesagt, dass sie erstmal nicht ins Pflegeheim kommt, weil sie nicht transportfähig ist. Ins Hospiz konnten wir sie auch nicht mehr bringen, weil sie so sehr krank war. Wir hatten dann eine ambulante Pflege vom Hospiz da gehabt. Ja. Die wollten am Samstag kommen. Weil wir haben gefragt, wie lange es denn noch dauert, weil diese Erkrankung, ich meine, ist ja eine schreckliche Sache. Und da sagte die Ärztin, es kann heute passieren oder das kann in 4 Monaten passieren. Und das war mittags um 11 und um 18 Uhr kam der Anruf, dass die Mutter eingeschlafen ist. Ne? Dann hat die Mama entschieden, dass sie nicht noch 4 Monate sich quälen und euch auch nicht quälen will. Und dass sie auch nicht mehr woanders hin will, sondern dass sie... Sie wollte eigentlich auch nicht ins Heim. Es ging ja eigentlich nur, weil es zu Hause wirklich nicht machbar war. Sie hatte nichts mehr gegessen, oder? Das ist schon verrückt. Wenn du sagst, am 4. sollte sie eigentlich ins Heim. Und am 4. ist sie gestorben. Ja. als hätte sie es vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen mitbekommen und hat dann für sich entschieden, nein, ich gehe nicht ins Heim, ich gehe woanders hin. Sie war ja im Zimmer gewesen mit noch zwei Damen, auch diese Krankheit, also Altersdemenz hatten. In dem Zimmer war es sehr laut, die Leute können ja nichts dafür, die sind ja alle krank. Mhm. Und nachdem sie ins Einzelzimmer gelegt haben, ich sage jetzt immer, ich habe gesagt, ich bin nicht gläubig, aber als ob es so war, dass sie darauf gewartet hat, dass es ruhig ist, dass sie einschlafen kann. Mhm. Ich versuche es dann immer so wegzukriegen, so diese tiefe Trauer, dass ich sage, eigentlich sie wollte ja sterben und vielleicht gibt es dann doch irgendwas, was ihr die Schmerzen halt nehmen konnte. Genau. Weil vielleicht ein bisschen dumm, ich sitze jetzt hier zu Hause, deine Sendung sehe ich sowieso sehr gerne. Und das hilft mir dann auch immer so über schlaflose Nächte, aber jetzt, ich habe immer das Gefühl, sie muss in die Tür reinkommen. Das ist irgendwo so unwahrscheinlich, unglaubwürdig für mich. Ja, ist deine Mama, Mensch. Sie hat dein ganzes Leben begleitet. Das ist ja, klar. Völlig klar, dass du so denkst. Aber es ist eine Gnade, sage ich dir, dass sie dann doch so schnell verstorben ist. Und es ist auch tröstlich für dich zu hören, dass sie sterben wollte. Ja, sie wollte einfach nicht mehr. Ja, das ist dann auch für die Angehörigen, so traurig es ist, aber auch ein Trost, finde ich. Ja, das passte gestern halt ein Thema so gut dazu. Mhm. So, Marion, mach dir nicht zu viele Gedanken, was man noch hätte eventuell machen können. Die Dinge sind jetzt so, wie sie sind. Und ich vermute mal, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, dass du schon immer das Beste für deine Mama gemacht hast. Und das hat man doch Eltern. Ja, genau. Früher haben die Eltern für uns gesorgt. Genau. Ich sag mal, man kann ja nichts gut machen, was die Eltern getan haben. Ne? Genau. Aber man versucht es dann den Eltern ein bisschen leichter zu machen. Jetzt kümmern dich mal schön um deinen Papa am Heiligen Abend. Ja. Und versuch den Abend, den Umständen entsprechend gut über die Bühne zu kriegen. Okay, Dominik, danke, dass ich mit dir reden konnte. Sehr gerne, alles Gute wünsche ich dir in deiner Familie. Ich wünsche euch auch allen ein gesundes Weihnachtsfest und bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr, Maja. Und feiert deinen Geburtstag schön. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Hier ist Anni. Anni ist 21, hallo. Hallo Anni, ich höre dich nicht. Hallo. Du hörst mich nicht? Ja, da bist du. Anni, um was geht's denn bei dir? Um die Liebe. Ach, um die Liebe. Genau. Ist es traurig? Ja. Ah, hast du Liebeskummer? Genau. Erzähl. Ja, also mein Ex-Freund und ich, wir sind seit circa 9 Wochen getrennt. Wie lange wart ihr vorher zusammen? 2 Jahre. Mhm. Genau. Und vor 3 Wochen ungefähr haben wir 2-mal miteinander geschlafen wieder. Obwohl ihr getrennt wart? Genau. Mhm. Und seitdem ist halt bei mir alles wieder durcheinander geraten. Das sollte man auch nicht machen. Man sollte nicht, wenn man getrennt ist, Sex miteinander haben. Das reißt immer alle Wunden wieder auf. Warum kam es? Warum kam es denn zu dem Sex? Ja, ich war bei ihm, weil es mir nicht so gut ging und so ein bisschen mit ihm erzählen. Und dann hat er gemeint, einfach aus heiterem Himmel, dass er gerne mit mir schlafen würde. Und dass er mir das jetzt gesagt hat, weil er dann ehrlicher mit mir umgehen kann. Mhm. Ja, und dann habe ich auch erstmal gemeint, dass es nicht gut wäre, wenn wir miteinander schlafen, dass es nicht gut wäre für mich. Ja. Und dann, habe ich mich aber irgendwie dazu hinreißen verleiten lassen. Genau. Wer hat denn eigentlich wen verlassen vor 9 Wochen? Er mich. Er dich? Ja, mit welcher Begründung? Dass er mich nicht mehr so lieben würde wie früher und dass er Angst hätte, wenn wir noch länger zusammenbleiben würden, dass er mir dann fremdgehen würde. Mhm. War er denn wirklich noch nicht fremdgegangen? Also ich glaube es nicht. Es ist halt schwer für mich, ihn da so einzuschätzen. Mhm. Aber ich glaube es nicht. Ich habe ihn halt kennengelernt als jemanden, der seine eigenen Regeln auch einhält, zum Beispiel, dass er nur Sex mit Frauen hat, für die er irgendwas empfindet oder die er zumindest stark respektiert. Ja, wie alt ist er denn? 25. Ja. Ja. So, dann hat er gesagt, ich liebe dich nicht mehr so sehr und ich habe Angst, dass ich irgendwann fremd gehe. Genau. Unter den Voraussetzungen war es natürlich extrem falsch von dir, dich darauf einzulassen. Weil du, das vermute ich mal, ihn sehr gerne zurück hättest. Ja, also jetzt wieder. Jetzt wieder, genau. Nach der Trennung ging es mir erstaunlicherweise recht gut. Also ich habe gedacht, dass es mir viel schlechter geht und war nur die ersten 3-4 Tage wirklich, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber wo ich gedacht habe, ich müsste sterben. Mhm. Ja. Vom Schmerz her. Und danach ging es aber erstaunlicherweise. Ich hatte auch neue Leute kennengelernt und viel gemacht. Und aber das hatte ich wieder richtig zurückgeworfen. Ja. Mhm. Und ich konnte mich halt die ganze Zeit viel auf meinen Verstand gehört, eher auf, als auf mein Herz. Und nach dem Sex hat es dann, war es auch die ersten 2-3 Tage war es gut und dann haben wir es nochmal gesehen und dann haben wir nochmal miteinander geschlafen, weil ich dachte, ja, gut, du kannst das einfach so, ohne dass du da wieder. Aber dieses miteinander schlafen hat seine Entscheidung nicht verändert, dass er sich von dir trennen will. Na, da waren wir ja schon getrennt. Ja, ja, ich weiß. Also, es hätte ja sein können, dass er danach dann sagt, ach komm, wir versuchen es wieder. So war es aber nicht. Nee, so war es nicht. Also für ihn war das eine reine Sexgeschichte nochmal, eine nette Geschichte, weil er dich nach wie vor wahrscheinlich auch mag, aber mehr auch nicht. Ja, scheinbar. Und für dich war das Öl ins Feuer der Hoffnung, ne? Dass es dann vielleicht doch wieder werden könnte. Ja, also mein Verstand sagt mir auch, dass es nicht gut war und ich habe danach auch immer auch mit einer guten Freundin von mir viel gesprochen und gemeint, dass ich mich da nicht reinsteigern darf, dass ich mir jetzt nicht neue Hoffnung machen darf. Mhm. Hat er sich dann, also ihr habt insgesamt 2-mal dann nochmal miteinander geschlafen? Genau, ja. Habt ihr danach nochmal Kontakt gehabt, geschrieben, gesprochen? Ja, cool. Das ist halt, wir haben 2 kleine Katzen zusammen, weil wir haben eine Zeit lang zusammen gewohnt, da haben wir uns die geholt. Und deswegen bin und also war ich ab und zu halt dort wegen Kätzchen. Manchmal war er da und manchmal halt auch nicht, je nachdem, wie es gerade kam. Und wie war dann die Stimmung so, wenn ihr dann miteinander geredet habt? Ja, normal. Also besser als gegen Ende der Beziehung. Seit wir auseinander sind, habe ich das Gefühl, dass wir seitdem irgendwie besser verstehen. Ich vermute mal, dass er sich viel intensiver und eingängiger schon von dir verabschiedet hat, als natürlich du. Und deshalb kann der das auch so hinnehmen, mal mit dir Sex zu haben. Für den ist das nicht so schlimm. Aber für dich, die du noch mehr empfindest, ist das natürlich ganz schlimm. Ja. Also, was kann man jetzt daraus lernen? Man kann daraus lernen, dass du auf keinen Fall dich nochmal auf sowas einlassen solltest, weil es dich nur zurückwirft. Ja. Und das andere ist, Anni, ich bin ja immer der Auffassung, wenn man verlassen wird und man selbst aber noch liebt, dann sollte man den Kontakt komplett abbrechen. Weil alles andere ist nur Schmerzen und das tut einem weh. Ja, hatte ich zuerst. Also am Anfang, wo wir uns getrennt hatten, habe ich mich auch nicht mehr bei ihm so gemeldet. Und dann ging es mir so gut, dass ich überrascht war über mich selbst. Und dann dachte ich, naja, dann kannst du auch hingehen und mal bei den Katzen ein bisschen sein. Die Katzen, die sind bei ihm? Ja, genau. Ja. Dann musst du dich halt leider auch von den Katzen verabschieden. Das ist dann halt so. Ja, aber die sind auch so klein. Und das so. Ja, aber Anni, es geht ja um deine Gefühle. Ja. Und wenn du nur traurig bist und Liebeskummer ist ein so starkes Gefühl, tust du dir ja nur ständig Schlechtes an, wenn du da immer wieder hingehst. Stell dir mal vor, du kriegst dann auch irgendwann mit, dass der eine neue Freundin hat. Was durchaus passieren kann. Ja. Wie schmerzhaft ist das? Ja, davor habe ich auch tierisch viel Angst, dass er halt irgendwie andere hat. Damit musst du rechnen. Der hat sich von dir verabschiedet, innerlich. Ja. Und der versetzt sich nicht in deine Lage, deshalb lässt er dich auch dann, hat er dich nicht in Ruhe gelassen, die beiden Male. Wenn du es schaffst, geh richtig auf Abstand und versuch ihn gar nicht zu sehen, schreib ihm nicht. Ich weiß nicht, wie weit ihr auseinander wohnt oder ob euch irgendwie im Freundeskreis auch über den Weg lauft. Ja, also er wohnt einen Ort weiter und so freundeskreismäßig haben wir auch eher getrennte. Umso besser. Konzentriere dich auf deine Leute und auf dein Leben und versuch dich abzulenken, so gut es geht und mach viel, das ist immer das Beste gegen Liebeskummer. Nicht zurückziehen und sich hineindenken in die schönen Zeiten der Vergangenheit. Das macht einen verrückt. Ja. Ja. Ich würde auch viel lieber so nur auf meinen Verstand hören. Ja, ich weiß. Dass er mir redet. Aber schon mal. Nee, ich weiß, aber wenn der Verstand schon mal all dieses sagt, ist man schon einen Schritt weiter. Das Herz ballert immer dagegen, das weiß ich. Ja. Aber da muss man sich zu zwingen. Das ist alles eine Frage auch der Disziplin. Liebe Anni, meine Sendung ist rum. Mehr kann ich auch nicht sagen. Lass ihn in Ruhe und ich wünsche dir alles Gute und schöne Weihnachten. Trotz allem. Tschüss. Ciao. In der Technik, Volker Thake. Morgen ist unsere letzte Sendung vor der Weihnachtspause. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen.